zeige dir, wie schön das Leben ist, wenn du in meinen Armen träumst und wieder glücklich bist. Ich schenke dir mein Herz voll Zärtlichkeit, dann denkst auch du nicht mehr an die Vergangenheit. Niemals mehr allein, nie mehr ohne Glück sollst du von heute an sein. Der Märchenprinz, die Königin der Liebe fand. Ich halte dich und lass dich nie mehr gehen und will in deinen Augen nie mehr Tränen sehen.